So, Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's go to slide one. Thank you for coming this morning. Danke, dass ihr heute Morgen gekommen seid. We are working on the sound. In a few weeks, there should be more speakers on that side. Wir arbeiten an dem Sound. In ein paar Wochen sollten da mehr Lautsprecher hängen. They are ordered. They're coming. Sie wurden schon bestellt und sie sind am Weg. And thank you for your patience. Danke für eure Geduld. Okay, Leviticus 26, 7 and 8. Also 4. Mose 26, this is the, 7 und 8. This is the verse the Lord gave me when I opened my eyes this morning. Das waren die Verse, die Gott mir gegeben hat, als ich heute früh meine Augen geöffnet Yesterday habe. We worked here till after 9 o'clock. Gestern haben wir hier noch bis nach 21 Uhr gearbeitet. I wanted to leave at 2. Ich wollte schon um 2 Uhr gehen, to prepare for this morning. Um mich für heute Morgen vorzubereiten. And the Holy Spirit just kept saying, get it done and I'll give you the words for tomorrow. Aber der Heilige Geist hat mir so gesagt, nein, arbeite weiter, mach es fertig und ich gebe dir die Worte, die du für morgen brauchst. Video till 2. Ich habe bis 2 Uhr früh in dem Video gearbeitet. And then as soon as I opened my eyes, und sobald ich heute früh meine Augen geöffnet habe, habe ich diesen Vers in meinem Herzen gehört. Moses writes, but God tells Moses, you shall chase your enemies and they will fall before you. Also Gott sprach zu Mose, und ihr werdet euren Feinden nachjagen und sie werden vor euch fallen. Five of you, fünf von euch, will chase 100. Werden 100 nachjagen. Now we don't wrestle flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We're wrestling against satanic spirits. Wir kämpfen gegen satanische Geister. Powers that are controlling people's lives. Die die Leben von Menschen kontrollieren. Five of us, und fünf von uns, will chase 100. Werden 100 nachjagen. But 100 of us, aber 100 von euch, will chase 10,000. Werden 10,000 nachjagen. You see how what the effect of unity can have? Seht ihr, welchen Effekt die Einheit hat? Five people marching will chase 100. Wenn fünf marschieren, die werden 100 nachjagen. But 100 people marching will chase 10,000. Aber 100 Menschen werden 10,000 nachjagen. How many will 1,000 people marching chase? Und wie viele werden Tausende nachjagen können? How many people will 5,000? Und wie viele bei 5,000? It just compounds. Es nimmt immer mehr zu. The greater the unity, je größer die Einheit ist, the greater the authority we carry. Desto größer ist die Autorität, die wir tragen. We have no idea the impact in the spiritual realm that we can have. Noch keine Vorstellung davon, welchen Einfluss wir haben auf die geistliche Welt. And everybody counts. Und jeder zählt. Even if you never came to help us once. Selbst wenn du nie uns, wenn du niemals gekommen bist, musst du uns einmal zu helfen. On the team and you should rejoice in everything that happened. Aber du bist im Team und du sollst dich über alles freuen, was da passiert. One of my prayers was, God, don't send too many people, please keep them away. Eines meiner Gebete war immer, Gott, bitte schick nicht zu viele Leute, sondern halte sie weg. I can only work with 5, 6, 7, 10 people at the most. Ich kann nur maximal mit bis zu 10 Leuten arbeiten. If I have 7, 8 people, it's like I'm total. I had 4 coffees a day I was drinking. Mit 7, 8 Leuten habe ich immer 4 Kaffees pro Tag gebraucht. Yeah, I don't even drink coffee. Also trinke ich keinen Kaffee. Beate's like, can I help you? I said, coffee with a hot chocolate, please, right away. Also Beate hat mich gefragt, ob ich sie mir helfen kann. Habe ich gesagt, immer einen heißen Kaffee mit Schokolade, bitte. Another one, please. Noch einen, bitte. I need another one. And God did miracles, and everybody's a part. Und Gott tat Wunder und jeder hat da Anteil dran. If you feel isolated in any way, that's the devil. Wenn du dich irgendwie isoliert fühlst, dann kommt das vom Teufel. That's what Mary was talking about, the lies that God, that the devil is sowing. Das sind das, worüber die Mary gesprochen hat, diese Lügen, die der Teufel sät. We don't want to feel isolated, we want to be a part. Wir wollen uns nicht isoliert fühlen, wir wollen Anteil haben. If you feel like you haven't done anything yet, your time is coming. Und wenn du dich so fühlst, als ob du noch nichts gemacht hättest, dann kommt deine Zeit noch. I believe with all my heart that God has a name on every one of these. Also ich glaube von Herzen, dass Gott für jedes dieser Banner schon einen Namen drauf geschrieben hat. Und wenn Gott dir nicht die Freude gibt, eines dieser Banner zu tragen, dann mach es nicht. Just make one of these. Dann mach eins von denen. Or be on the ordinary team. Oder sei beim Ordnerteam or dabei. The security team. Oder beim Security Team. Do what God puts in your heart, because God is orchestrating this. Mach, was auch immer Gott in dein Herz legt, weil Gott orchestriert das. Also er koordiniert das. What if God didn't want any of us to carry even one? Was wäre, wenn Gott nicht wollen würde, dass einer von uns ein Banner trägt? What if God wanted other churches to carry all these banners? Was wäre, wenn Gott wollen würde, dass die anderen Gemeinden all diese Banner hier tragen? Would we hear him? Würden wir auf ihn hören? The worst thing is that we are carrying it for the wrong reason. Das Schlimmste wäre, wenn wir es aus den falschen Gründen heraustragen. Because we think, well, I haven't done anything yet, or wenn wir denken, na, ich habe noch nichts gemacht, noch nichts geleistet. We can all pray. Prayer is the most important thing right now. Aber wir können alle beten und Gebet ist jetzt das Wichtigste. Nothing will happen without prayer. Und nichts wird ohne Gebet passieren. Nothing. Nichts. We want our church to have first choice. Wir wollen, dass unsere Gemeinde die erste Wahl hat. And we want our church to be in the whole line. Und wir wollen, dass unsere Gemeinde einen ganzen Marsch verteilt ist. Maybe it's God's will that we walk as a church. Oder vielleicht will Gott, dass wir als Gemeinde zusammen marschieren. But VCC will be in the front. Aber das VCC wird den Marsch anführen. And our church will be in the middle, leading a second wave. Und unsere Gemeinde wird irgendwo in der Mitte sein und einen zweiten Teil davon anführen. If you pray and if you look around the room while I'm speaking. Wenn du betest und dich in dem Raum herumschaust, während du sprichst. And you just see one, you see, I just would love to carry that. Und du siehst eins und du denkst, na, das eine würde ich gern tragen. Then do it. Dann tu es. Beate will explain that later. Und Beate wird euch das später erklären. Now, it may not be the shiniest one. It may be what some people would think is kind of like, there's no ugly ones, but there's like, you know. Es wird vielleicht nicht das Schönste sein. Ich meine, es gibt keine hässlichen, aber. Do you know what? God may put his greatest blessing on the one that people might think, oh, who made that? Gott wird vielleicht diese Plakate am meisten zum Segen machen, von denen die Leute sich denken, ah, wir hatten das gemacht. And God might say, und Gott denkt sich, that's the one that my glory will shine through the most. Das ist das eine, durch das meine Herrlichkeit am meisten ausgedrückt wird. The two, remember the woman who threw the two groschens in the offering? Erinnert euch dran an diese Frau, die diese 2 Cent oder so in den Opferstock geworfen hat. It's all what's in the heart. Es kommt nur darauf an, was im Herzen ist. Now, so I want you to pray, and if God doesn't put it on your heart, don't do it. Und ich möchte, dass ihr betet, aber wenn Gott euch das nicht aufs Herz legt, dann macht es nicht. God put it on your heart. Maybe He wants us to carry all of these. Wenn Gott es euch allen aufs Herz legt, vielleicht will Gott, dass wir alle davon tragen. And we just scatter through the whole line like the Levites. Und wir verteilen uns auf die ganze Marschkolonne, so wie das eben mit den Leviten war. Now I cut a stick for Gottfried. Ich habe so einen Stab zurechtgeschnitten für Gottfried. I said, how long you want it? 2 meters? Gefragt, wie lang soll es sein? 150, 2 Meter? 120, 1 Meter? 1,50, 1,20, 1 Meter? He said, 2 meters. No, 2 Meter. We went outside and that thing went over 4,50. 4 meters 50 high. Wir sind rausgegangen und es ist dann circa auf einer Höhe von 4,50. That thing will almost reach the electric wires for the Straßenbahn. Also das kommt, es kann fast die elektrischen Leitungen der Straßenbahn berühren. When we went outside and we picked it up, he said, "Oh my goodness." Wow. Also als wir es hochgehoben haben, hat er gesagt, meine Güte. I mean, I couldn't even pick it up because only the bottom would be at the ceiling here. Also ich kann es nicht mal hier hochgeben, weil das schon an der Decke stößt. We're praying to be sensitive to the Holy Spirit. Wir beten dafür, dass wir sensibel gegenüber dem Heiligen Geist sind. All about what the Holy Spirit wants to do. Es geht nur darum, was der Heilige Geist will, dass wir tun. Doing something because you think, you know, you'll make me feel better. Es geht nicht darum, dass wir Dinge tun, damit wir uns besser fühlen. I haven't done anything. I better do something. Ich habe noch nichts geleistet. Es wird Zeit, dass ich was tue. Nein, ich werde mein Kreuz für Jesus tragen. This has got to be supernatural. Nein, das muss übernatürlich sein. Now look at the next verse. Slide 2. We're not wrestling against flesh and blood, for our struggle is not against flesh and blood. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. But against rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. 3 weeks ago I was working outside and I thought, why am I having so much fun doing this? Also vor 3 Wochen habe ich draußen gearbeitet und habe gedacht, Mann, das macht so viel Spaß. I wonder where the devil is. Ich frage mich, wo der Teufel bleibt. As soon as I said that, und sobald ich das there gesagt he was. Habe, I mean, it just never stopped. I was war just er da. Attacked and fears and I thought it's not going to work. No one's going to come. I'm doing this for nothing. Attackiert. Ich hatte Ängste. Said, ich habe gedacht, es kommt keiner. Up, devil, get away from me. Sagt, halt die Klappe, Teufel, geh weg. Say that? Bah, bah, bah. We're not wrestling against flesh and blood. We are wrestling against a real devil. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen einen wahrhaften Teufel. If you haven't seen his face yet in this, you will. Und wenn du sein Gesicht noch nicht gesehen hast, dann wirst du es noch. Or if you don't, he may just isolate you. Oder wenn du es noch nicht gesehen hast, dann wird er dich so isolieren. So that you think this whole thing is just a very natural thing. Dass du denkst, nein, das ist eh ganz natürlich. A march for Jesus. Ja, ich marschiere mit für Jesus. Whatever. was auch immer. No, it's not for whatever. Nein, es geht nicht um was This is auch immer. The only name given under heaven by which men can be saved. Es ist der einzige Name, der unter dem Himmel existiert, durch den Menschen gerettet we are werden können. Living in the nation that we're responsible for. Und wir leben in der Nation, für die wir verantwortlich we are sind. In the capital of the nation. Und wir sind in der Hauptstadt der we Nation. Are going to the center of the capital. Und wir marschieren in das Zentrum dieser Hauptstadt. In Jesus' name. In Jesu Something Namen. Has to happen. Irgendwas muss And passieren. The devil is against this. Und der Teufel will das nicht. And you may underestimate how he will lie. Und du wirst es unterschätzen, wie sehr er lügt. I can't do anything. Ich kann da eh nichts bewirken. Indifference is our greatest enemy. Und Gleichgültigkeit ist unser schlimmster Feind. Okay. Next verse. Slide 3. Moses built an altar and named it The Lord is my banner. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Do you know where that verse comes from? Wisst ihr, woher dieser Vers kommt? Israel was fighting Amalek. Israel kämpfte gegen Amalek. And they were in the valley. Und sie waren im Tal. The two armies were coming against each other. Und zwei Armeen trafen aufeinander. And God said to Moses, go up on the mountain. Und Gott hat zu Mose gesagt, geh auf den Hügel. And Moses took two guys with him. Und Mose nahm zwei Männer mit sich. Joshua, Joshua, and her, und Aaron, Hur. Hur, okay. He took Joshua and Hur. Er nahm Joshua und Hur mit. Went up to the hill. Sie gingen auf den Hügel. And God said, take a rod. Und er hat gesagt, nimm einen Stab. I need a stand now. He said, take a rod. Er hat gesagt, nimm einen Stab. Can you fix that? Okay. Give your mic. Okay. He said, take a rod. Er hat gesagt, nimm dir diesen Stab. And when you hold it up, und wenn du ihn hochhebst, Israel will be victorious. Dann wird Israel den Sieg erfahren oder siegreich sein. Down, wenn du ihn heruntersinken lässt, they'll begin to lose. Dann werden sie beginnen zu verlieren. So Moses held up the rod of God. Also Mose hob den Stab Gottes. And Israel was winning. Und Israel trug den Sieg davon. But his arms got tired. Aber seine Arme wurden langsam müde. So they started going down. Und sie gingen langsam runter. And when they started going down, aber als sie runtergingen, Amalek started prevailing. Da war es so, dass Amalek langsam siegreich wurde. Also hat er sie wieder hochgehoben. And he was holding them and probably shaking. Und er hat sie schon hochgehalten, wahrscheinlich haben seine Arme schon gezittert. And Joshua and Hur, they saw it. Und Josua und Hur haben das gesehen. So they sat him down on a stone. Also haben sie ihn auf einen Fels gesetzt. And then they went under each side. Und dann gingen sie auf jede Seite. And they were helping him to hold it. Und haben geholfen, seine Arme hochzuhalten. And look at the symbolism here. It's incredible. Und schaut euch diesen Symbolgehalt an davon. Do you see it? Seht ihr das? It's an incredible symbol. Es ist ein powerful. Unglaublich mächtiges Symbol. He looked just like Jesus. Er hat so ausgesehen wie Jesus. Hanging on a cross. Als am Kreuz hing. It's a very, very powerful symbol. Es ist ein sehr gewaltiges Symbol. The victory is already won. Der Sieg wurde schon errungen. But the victory has to be entered into. Aber man muss in den Sieg hineintreten. And that's our battle. Und das ist unser Kampf. And it's a real battle. Und es ist ein echter Kampf. There was no authority in Moses, no authority in Joshua to win this battle. Es gab keine Autorität in Josua oder in Mose, um diesen Kampf zu gewinnen. But the authority was in God. Die Autorität lag in Gott. But it was a real battle to keep those arms up. Aber es war ein echter Kampf, um diese Arme hochzuhalten. And when that day was over, they were glad. Und als dieser Tag vorbei war, waren sie froh darüber. No blood in his arms. Kein Blut mehr in seinen Armen. Just holding his arms up. Einfach nur seine Arme hochzuhalten. For a long time. Für eine lange Zeit. These guys were tired. Diese Männer waren müde. But the battle. Aber der Kampf. Was to stay in the victory. War im Sieg zu bleiben. The battle was to focus on what God had done and what God is doing. Sich darauf zu fokussieren, was Gott tut. And the devil's lies are so subtle. Und die Lügen des Teufels sind manchmal so unwahrnehmbar. Because he will get us to believe weil er schafft es. This is about something we can do. Dass wir daran glauben, dass es um etwas geht, was wir selber machen können, schaffen können. We could carry 10,000 banners and nothing will happen. Wir können da 10,000 Banner tragen und nichts wird passieren. But if I carry one, aber was ist, wenn ich eines trage? And I see Jesus, und ich sehe Jesus, sag Jesus. Behind this banner. Ich trage dieses Banner. It's very simple. Es ist ganz einfach. Use it to your glory. Aber verwende es für deine Herrlichkeit. Use it to your glory. Verwende es für deine Herrlichkeit. Use it to your glory. Verwende es für deine Herrlichkeit. If we march around, wenn wir marschieren, in Jesus' name, in Jesus' Namen, after they won this victory, nachdem sie diesen Sieg errungen haben, Moses took a lot of effort. Hat Moses viel Mühe auf sich genommen. And he built an altar, big stones. Um einen Altar zu bauen aus großen Steinen. We're talking about an altar. A Jewish altar. Wir sprechen über einen jüdischen Altar. Probably took him 10-15 hours. Vielleicht hat es 10-15 Stunden boulder gebraucht. Boulder after boulder. Ein Fels nach dem anderen. He laid them. He built the whole altar. Er hat sie da aneinander gelegt und einen ganzen Altar and he gebaut. Said, the name of this altar is Jehovah Nissi. Und er gesagt, dieser Name dieses Altars ist Jehovah Nissi. The Lord is my banner. Der Herr ist mein Feldzeichen. The banner means this is the one I walk for. Das Banner bedeutet, das ist das, wofür ich marschiere. This is the one I serve. Das ist derjenige, dem ich diene. This is the one who protects me. Das ist der eine, der mich beschützt. And this is what it's all about. Und darum geht es. It's not about us. Es geht nicht um it's uns. Not about my righteousness. Es geht nicht um meine Gerechtigkeit. It's not about my strength. Nicht um meine Stärke. It's nothing about me. Es geht um nichts it's not von about mir. My sin. Es geht nicht um meine Sünde. It's about the Lord. Es geht um den Herrn. Some people will come in their own strength. Manche Menschen werden in ihrer eigenen Stärke kommen. Some people won't come because they feel they have no strength. Und manche werden nicht kommen, weil sie denken oder fühlen, sie haben keine Stärke. It's all about the Lord. Aber es geht nur um den Herrn. We can win a great victory. Wir können einen großen Sieg davon tragen. And we can win a great victory in our own life. Wir können auch einen großen Sieg in unserem eigenen Leben davon tragen. Not just in the city. Nicht nur in der Stadt. Let's go to the next verse. Hebrews 4:11. Hebräer 4:11. Therefore let us be diligent to enter that rest. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Joshua and Hur, Joshua, they were working hard. Joshua und Hur, die haben beide hart gearbeitet. To enter into the rest. Damit sie in diese Ruhe eingehen können. I mean, it was a lot easier for them to hold up Moses' arms. Ich meine, es war viel leichter für sie, Moses' Arme hochzuhalten. Than to run down into the battle with their sword and start fighting. Als in die Schlacht hinabzurennen mit ihren Schwertern und selbst mitzukämpfen. They had multiple more times effectiveness on the mountain. Aber sie hatten unzählig vielmals mehr Effekt auf dem Berg oben. Entering into God's victory. In Gottes Sieg hineinzutreten. This is where our energy needs to be. Und da muss unsere Energie hin. Lord Jesus, humble my heart. Herr Jesus, demütige mein Every Herz. Every day I'm praying. Lord, why am I doing this? Jeden Tag bete ich und frage, Herr, warum mache ich das? I believe it's for you. Ich glaube, dass es für dich ist. Is there something inside of me that needs to be cleansed? Gibt es da etwas in mir drin, was gereinigt werden muss? I believe, I know in my heart I want to do this for you. Is there something in me that is not supposed to be there? Ist da etwas in mir drinnen, was nicht da sein sollte? Is there a people pleaser thing in me somewhere you can just cleanse out? Will ich einfach nur Menschen gefallen und kannst du das bitte rausnehmen? I want this to be pure. Ich möchte rein sein. I want to want this to be about you. Und ich möchte, dass ich es möchte, dass es nur um dich geht. Want to want. Ich möchte, dass ich es möchte. If I just say I want this about you, my heart could deceive me. Wenn ich nur sagen würde, ich möchte, dass es um dich geht, dann könnte mein eigenes Herz mich täuschen. I want to want this to be about you. Aber ich möchte, dass ich es möchte, dass es nur um dich geht. And when I stand before you one day. Und wenn ich eines Tages vor dir stehe. I want to hear the words, well done. Möchte ich die Worte hören, gut gemacht. And it's all by your grace. Und es geht nur um deine Gnade. We can all enter in. Die wir alle hineintreten and this können. Victory can enter into all the parts of my life. Und diesen Sieg, den können wir davontragen in allen Bereichen meines Lebens. You know, when we try to serve God in our natural, wenn wir probieren, aus unserer natürlichen Stärke we Gott become zu dienen, sick. Dann werden wir krank. It's impossible. Es ist unmöglich. The yoke is easy. Das Joch ist leicht. The burden is light. Das Joch ist sanft und die Last ist doesn't leicht. Mean we don't work hard. Das bedeutet nicht, dass wir nicht hart arbeiten. We can work hard, but we don't work hard spiritually. Wir arbeiten hart, aber wir arbeiten nicht hart geistlich gesehen. We're resting. Wir ruhen geistlich. I mean, we were so close yesterday. It was 2 in the afternoon. Wir waren fast fertig um 2 Uhr nachmittags. I thought maybe I should go home. Und ich habe gedacht, ich könnte nach Hause gehen. Ich sollte nach Hause gehen. Nein, noch eine Stunde. Till 5 o'clock. I'll leave at 5 o'clock. Nein, ich gehe dann um 5 Uhr nachmittags. Go home and pray for tomorrow. And und dann werde ich gehen und für morgen one more hour. Beten. Und dann noch eine Stunde. And then I just heard the Holy Spirit say. Und dann habe ich gehört, wie der Heilige Geist sagt. Finish it up. Nein, mach es fertig. And I'll give you the words in the morning. Und ich gebe dir die Worte in der Früh. And I'm telling you, as soon as I opened my eyes, und sobald ich meine Augen geöffnet habe, I had to start taking notes. Habe ich beginnen müssen, Notizen zu nehmen. Were just flowing. Und die Verse sind mir so zugeflogen. And I just thought, God, you are so faithful. Und ich habe gesagt, Gott, du bist so treu. You are so, the yoke is easy. Das Joch ist sanft. The burden is light. Und die Last ist leicht. So I want to thank you all for being part ich möchte euch allen danken, dass ihr Teil an unserem Leben habt. Part of each other's lives. Anteil am Leben der anderen. We can have such an effect. Wir können so einen Effekt haben in dieser Stadt. Our lives can be contagious. Unser Leben kann ansteckend sein. Our church can be contagious. Unsere Gemeinde kann ansteckend sein. Wouldn't it be the most wonderful thing? Wäre es nicht die wunderbarste Sache? When we all stand before God one day. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen. All the brothers and sisters of Vienna and Austria. Alle Brüder und Schwestern aus Wien, Österreich. And then people come and they say. Und Menschen treten vor und sagen, we were so encouraged by you guys. Wir waren so ermutigt durch euch. You know, we just were encouraged by the steps you were taking. Wir waren so ermutigt durch die Schritte, die ihr gegangen seid. You know, when everybody's in a battle, wenn jeder in einem Kampf ist, like in the movie Braveheart, you know, so wie in diesem Film Braveheart, like every people, you see the other army and you think, wow, I mean, they look so strong. Du schaust auf die andere Armee und denkst, man, die sind so stark. You know, we're going into the city, into the center. Oh no! Und denkst, nein, wir gehen in die Stadt, mit ins Zentrum. Und dann, me, aber was ist, wenn mich jemand you know, sieht? I might be afraid. Oh, na, vielleicht. Oh, ich habe Angst davor. You know, but when someone steps forward, aber wenn jemand vortritt, others step forward. Dann treten andere auch and nach. And the more that step forward, the more that step forward. Und je mehr vortreten, desto mehr werden weiter mitmarschieren. And when 5 begin to chase 100, und wenn 5 beginnen, 100 nachzujagen, 100 begin to chase 10,000, dann werden 100 anfangen, 10,000 nachzujagen. And 10,000 begin to chase a half a million. Und 10,000 werden eine halbe Million nachjagen. And how many can a million chase? Und wie viele können eine Million nachjagen? This is how important this is. So wichtig ist das. So every single one of us, every single one of us is on the team. You are on the team. Und jeder von uns ist dann beim Team dabei. If you're a mom, you just had a baby, you're on the team. Wenn du eine Mutter bist von einem kleinen Baby, dann bist du trotzdem im Team. If your grandmother and your great granddaughter just had a baby, you're on the team. Und wenn deine Großmutter bist und deine Enkelin hat gerade ein Kind bekommen, dann bist du trotzdem im If Team. You're a 13-year-old teenager, you're on the team. Wenn du 13-jähriger Teenager bist, dann bist du beim Team dabei. Everybody's a player. Jeder ist ein Mitspieler. And here's the last thought. Und hier kommt der letzte Gedanke dazu. You have to want to be a player. Du musst es wollen, ein Mitspieler zu sein. You have to want to. Du musst es wollen. My prayer is always, Lord, don't leave me out. Don't leave me out. Mein Gebet ist immer, Gott, lass mich nicht außen vor. Don't leave me out. Hey, don't leave me out. Nein, I want to play. Ich möchte mitspielen. Hey, Lord, don't leave me out. I'm available. I'm more than, please, you said ask anything. I'm asking to be a player. I want to play. Nein, lass mich know? Bitte mitmachen. Ich bin bereit und du hast use gesagt, me, ich soll mich um alles bitten und ich will, dass du I'm mich verwendest. Asking you. I'm almost begged, please, use me. Bitte dich, ich bette dich an, verwende mich. If my attitude is well, maybe God will use me, you know. Wenn meine Einstellung nur ist, ne, vielleicht verwendet Gott maybe. Mich. God's just gonna walk by you and say, I'll take him. Dann wird Gott an dir vorbeigehen und sagen, ich nehme den. I'll take her, I'll take und sie him. Und ihn. You know the most amazing thing about this 3.5 months? Das Erstaunlichste in diesen 3.5 Monaten was that the most unlikely people came. Dass die ungewöhnlichsten Leute gekommen sind. Unwahrscheinlichsten Leute yeah, gekommen just, sind. People walk in, say, what do you want? Leute kamen rein und ich habe sie gefragt, was willst du? I want to help. Ich möchte helfen. What do you want to do? Was willst du machen? Anything. Alles. What can you do? Irgendwas. Nothing. Was kannst du tun? Nichts. Okay. Let's teach you how to do something, you know. Ich werde dir was beibringen, was du tun kannst. And then this is the result, you know. Und das ist das Ergebnis davon. You can't imagine the miracle that I see in this room. It's just a miracle. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein Wunder das für mich ist. Just a miracle. Because how many times did I say to Beat, we're not going to make it. It's impossible. Wie oft habe ich zu Beata gesagt, hey, wir werden das nicht schaffen. Es ist unmöglich. There's just too much work. It's impossible. Es ist zu viel Arbeit. Es ist unmöglich. I can only work 6 days a week, 12 hours, 14 hours a day. 6 Tage die Woche, 12 Stunden, 14 Stunden pro Tag arbeiten. But I can't work on Sunday. Aber ich kann am Sonntag nicht arbeiten. In the morning and in the evening, only in the afternoon. Nur in der Früh und am Abend und vielleicht We're am Nachmittag. We're not gonna make it. Wir werden es nicht schaffen. And suddenly, und plötzlich, there were just miracles everywhere. waren Wunder überall. We are a tribe. We are a tribe. Wir sind ein Stamm. We are a tribe. Let's infect the other tribes. Wir sind ein Stamm und lass uns die anderen, we are a family. Die anderen Stämme auch damit einbinden. Wir sind wie eine Familie. The Benjaminites. They were known as a warrior tribe. Die waren als Kriegerstamm bekannt. Every church has a particular personality. Jede Gemeinde hat eine eigene Persönlichkeit. I want to be a Benjamin tribe. Aber ich möchte so ein Benjamin-Stamm sein. I want to be a church that steps forward and is experimenting and taking on challenges. Ich möchte eine Gemeinde sein, die vortritt und Erfahrungen sammelt. I want our church to be the kind of church. Ich möchte die Art von Gemeinde sein. Where other churches ask, is CG involved? Wo andere Gemeinden fragen, ist die CG da auch involviert? They're in. Ja, die sind dabei. Then let's go. Dann machen wir mit. They want to be a church like that. And every one of us is a part. Und jeder von uns hat da Anteil. There are no spectators. Wir sind keine Zuschauer. No spectators in the tribe of Benjamin. Es gibt keine Zuschauer im Stamm Benjamins. Everybody is by nature. Jeder ist es in der Natur. A warrior in Christ. Ein Krieger in Christus. We are more than conquerors. Wir sind mehr als Eroberer. But it's not in the flesh. Aber nicht aus dem Fleisch heraus. The fight, the battle, der Kampf is to focus on God's victory. Ist sich auf Gottes Sieg zu fokussieren. And I'm telling you, it is a battle. Und ich sage euch, es ist ein Kampf. Ask Joshua and ask her how much of a battle it was to keep those arms up. Fragt Josua und fragt Hur, was für ein Kampf es war, seine Arme, also Moses Arme hochzuhalten. And to stay focused that it's all about Jesus. Und darauf fokussiert zu bleiben, dass es immer nur um Jesus geht. When in my heart I'd like to glory. Wenn ich in meinem Herzen die Herrlichkeit haben will. I'd like to do my will. Und meinen eigenen Willen ausüben will. I'd like to show people how awesome I might be. Und ich Menschen zeigen will, wie toll ich sein kann. It's not about that. Darum geht es nicht. I'll just end with this. You know, when they had the first in Cali, Colombia, when they had the first huge thing in the stadium. Als sie ihr erstes großes Event in einem Stadion hatten. So many of the pastors didn't want to come. Da gab es viele Pastoren, die nicht kommen wollten. And then so many people came, they couldn't fit in the stadium. Und kamen so viele Leute, dass das Stadion aus allen Nähten geplatzt ist. 20,000 people just marched around the stadium praying. 20,000 Menschen gingen um das Stadion herum und haben gebetet. Because there was no more room in the stadium. Weil im Stadion drinnen kein Platz mehr war, kein Raum mehr war für sie. And then Pastor, what's his name, Roosevelt? Muriel Roosevelt was here. Und Pastor Mario Roosevelt war hier. And told us a story, and he told me a story personally. Hat mir persönlich eine Geschichte erzählt. He said it's interesting. There was one pastor. Er hat gesagt, das Interessante dabei war, dass ein Pastor. Who went around the world and took credit. Ging, also reiste in der ganzen Welt. Was taking credit. Und hat selbst sich die Ehre genommen. For all that God was doing. Für all das, was Gott getan hat. And he died within 2 weeks. Und er starb innerhalb von 2 Wochen. God wants the glory. Gott will die Herrlichkeit. God is serious about it. Und Gott ist ernsthaft dabei. That's why we focus. It's His victory. Es ist sein Sieg, auf den wir fokussieren. We want to walk relaxed in His victory. Und wir wollen ganz entspannt in seinem Sieg marschieren. And if you don't sense it, you say, God, cleanse me. Und wenn du es nicht spürst, dann bitte Gott, dass er dich reinigt von dir selbst. I want to be free. I want to walk in Your victory. Ich möchte frei sein und frei in deinem Sieg gehen. Okay, let's pray. Lasst uns beten. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen hier. You're visiting. Du bist zu Besuch da. First time, second time. Dann erstes, zweites. Have you ever received Jesus in your life? Hast du jemals Jesus in dein Leben angenommen? If you die today, wenn du heute stirbst, will you go to heaven? Würdest du in den Himmel gehen? Do you know His forgiveness? Kennst du seine Vergebung? Pray a simple prayer with me. Bete ein ganz simples, einfaches Gebet mit mir. And invite Jesus into your life. Und lade Jesus in dein Leben. Are you ready? Bist du bereit? But you gotta speak it. Say it. Und du musst es aber auch aussprechen. Say the name Jesus. Sag den Namen Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Jesus, cleanse me. Jesus, reinige mich. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? Jesus, thank you for dying on a cross for me. Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich starbst. I believe you are alive today. Und ich glaube, dass du lebendig bist heute. Jesus. Jesus. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. And for the church. Für die Gemeinde. Father, I pray this morning. Vater, ich bete heute Morgen. That you would cleanse us all of indifference. Dass du uns reinigst vor der Gleichgültigkeit. Of the lies of the devil. Von den Lügen des Teufels. That we don't have the strength. dass wir nicht die Stärke haben, we do have the strength, sondern sie die Stärke haben. That we do or dass, we don't. Dass wir sie haben oder nicht haben. I pray, Lord, that you would get our eyes off ourselves. Ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst, dass wir unsere Augen nicht auf uns selbst richten, and focused on you. Sondern uns auf dich fokussieren. Jesus, we thank you this morning. Jesus, wir danken dir heute Morgen. Let's just thank the Lord for his victory. Danken wir dem Herrn für seinen Sieg. Jesus, thank you. Danke, Jesus. The name above every name. Der Name, der über allen Namen ist. Yeshua. Yeshua. HaMashiach. HaMashiach. Jesus Christ. Jesus Christus. Jesus the Messiah. Jesus der Messias. Thank you, Lord. Danke, Herr. Okay, I would like to pray for you. Wir würden gern für euch beten. I feel like there are people here who have been in a wilderness. Ich habe das Gefühl, dass Leute hier sind, die gerade in der Wildnis herumirren. In der Wüste? Wüste. Yeah. In the wilderness there's no water and it's difficult. In der Wüste gibt es kein Wasser und es ist recht schwierig. In Psalm 66 says this. Psalm 66 steht: You have tested us, O God. Du hast uns geprüft, Herr. You have purified us like silver. Und du hast uns gereinigt wie Silber. You had people ride over our heads. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. We went through fire and flood. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. But you brought us to a place of great abundance. Aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. So, this is God's promise to you. Und das ist Gottes Verheißung dir gegenüber. Some of you have gone through fires and floods. Manche von euch sind durch Feuer und durch Fluten durchgegangen. And you've gone through the trial of your faith. Du bist durch die Angriffe deines Glaubens durchgegangen, durch die Schwierigkeiten deines Glaubens. But God is purifying you like silver. Aber Gott hat dich gereinigt wie Silber. And he's going to bring you to a place of great abundance. Und er bringt dich zu einem Ort des großen Überflusses. And maybe the enemy has really brought you down during this time of the wilderness. Und vielleicht hat der Feind dich wirklich zu Boden gezerrt während dieser Zeit in der Wüste. But now God is going to bring you to a wide open space. Aber Gott bringt dich jetzt zu einem weiten, offenen Raumplatz. And God has also tested us as a church. Gott hat auch uns als Gemeinde geprüft. And we are coming through in victory. Aber wir kommen durch und zwar siegreich. And remember what he said, Rob said, our victory comes from a place of rest. Erinnert euch dran, was Rob gesagt hat, unser Sieg kommt aus einem Ort der Ruhe. And we cease from our own works. Und wir ruhen von unseren eigenen Werken. Because Jesus did the work on the cross. Weil Jesus bereits das Werk am Kreuz vollbracht hat. So I just like to pray for those of you who are in this and feel like God is speaking to you. Und ich möchte gern für die beten, die da wissen oder spüren, das bin ich. I just speak hope into your hearts. Ich spreche Hoffnung zu deinem Herzen. And that this was a time of testing. Und dass es eine Zeit der Prüfung war. And the time to prepare you. Und die Zeit, um dich vorzubereiten. So that when God brings you into the wide place. Dass wenn Gott dich zu diesem offenen Raum bringt. The place of abundance. Der Raum des Überflusses. You will say. Du sagen wirst, all the glory goes to you, God. Alle Herrlichkeit gebührt dir, Gott. And God purified us or all of us from all of our selfish ambition. Und Gott reinigt uns von unseren selbstsüchtigen Ambitionen oder Wünschen. And that's what the wilderness does. Und das bewirkt die Wüste. But at the end of the wilderness there is the promised land. Aber am Ende der Wüste ist das verheißene Land. And I just want to encourage you, you're going to come into your promised land. Und ich will dich ermutigen und dir sagen, du kommst in dein verheißenes Land. God is going to do it. Gott wird das bewirken. It says, I cried out to him for help, praising him as I spoke. Und das heißt, ich rufe aus zu ihm um Hilfe und ich preise ihn. Während ich gesprochen wenn ich gesprochen habe. Yeah. So, while we're in the wilderness, we just praise him and we thank him by faith. Während wir in der Wildnis sind, beten wir ihn an und preisen ihn. Wir loben ihn und wir danken ihn. Wir loben ihn und even if it feels like it's the last thing we want to do. Auch wenn es sich so anfühlt, als ob es das Letzte ist, was wir tun wollen. Because we trust him. Weil wir ihm vertrauen. Because he's going to bring us into an abundant place. Weil er bringt uns in einen Raum des Überflusses. And God gives power and strength to his people. Und Gott gibt die Kraft und die Stärke seinem Volk. So Jesus, infuse your people with your power and with your strength. Also Jesus, stattet dein Volk mit deiner Kraft und deiner Stärke aus. And I speak hope into your people today. Und ich spreche Hoffnung in dein Volk. What God promised you will come to pass. Und was Gott dir verheißen hat, das wird auch geschehen. Even if you are not experiencing it right now. Auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht erfährst. Praise him in the wilderness. Preise ihn in der Wildnis. Thank him in the wilderness. Danke ihm in der Wildnis. Thank him for your situation. Danke ihm für deine Situation. It's purifying you. Es wird dich reinigen. So that you can come into the place of abundance. Damit du in den Ort des Überflusses kommst. And we live in victory. Und wir leben siegreich. From a place of rest. Von einem Ort der Ruhe aus. We serve from a place of rest. Und wir dienen von einem Ort der Ruhe. No sweat. Kein Schweiß. The priests were not allowed to sweat. Den Priestern war es untersagt zu schwitzen. They had to wear linen, no sweat, no wool. Sie mussten Leinengewänder tragen, wenn sie ihren Dienst verrichteten, keine Wollkleidung. Yeah. So thank you, Lord. We all enter into this rest that you've provided for us by faith. Danke, Herr, dass wir alle in diesen Ort kommen, den du für uns vorbereitet hast im Glauben. We thank you that the lies of the enemy are just going to come off of us like. Wir danken dir, dass die Lügen des Feindes von uns abfallen werden. Like rain off a duck's back. Wie der Regen vom Rücken einer Ente. Yes, thank you. Danke. In Jesus' name, we also pray for someone who is facing an important decision. Wir beten auch für jemanden, der vor einer wichtigen Entscheidung steht. Jesus, thank you for leading them. Thank you that they will hear your voice. Danke, Herr, dass du sie führen wirst und leiten wirst und danke, dass sie auf deine Stimme hören and wollen. I pray that you give them confirmation. Und wir bitten dich, dass du ihnen Bestätigung schenkst. And anyone else who has a decision in front of them. Und jeder sonst, der vor einer wichtigen Entscheidung steht. Thank you, Lord. Thank you that you will show. Danke, Herr, danke, dass du es zeigen wirst. And that your voice will be heard. Und dass deine Stimme gehört wird. Thank you in Jesus' name. Danke in Jesu Namen. Amen. Amen.